So this morning I preached about our Father's love. Heute Morgen habe ich gepredigt über die Liebe des Vaters. And the cross. Und das Kreuz. And just started. Und ich habe begonnen, expressing some truths. Einige Wahrheiten zu erklären. To the very basics of the new covenant. Von der Basis des neuen Bundes. Why is it so important? Warum ist das so wichtig? And what does it have to do with the church? Und was hat es zu tun mit der Gemeinde? Really? For some of you, einige von euch, it was a very important message. Für die war es eine wichtige Botschaft. We talked for after mine and Reinhard's sessions. Wir haben nach Reinhards Session dann noch vorne ein Gespräch gehabt. With so many people for very long time. Mit vielen Leuten eine lange Zeit. But others had the question, like, yeah, okay, but this is the seminar about the new covenant and the church. Und ich habe gesagt, okay, das ist ein Seminar über den neuen Bund und die Gemeinde. How are we supposed to do the church? Wie sollen wir die Gemeinde machen? Reshape the church. Oder neu verändern. What are we supposed to do? Was sollen wir tun? Give us the recipe. Gib uns das Rezept. Thank you, Reinhard. Danke, Reinhard. For this, your first and the last session. Für die erste und jetzt die letzte Session, die wir gehabt haben. Because you started preparing people for some shocks. Wo du die Leute vorbereitet hast für einige Schocks. It is me again who's going to give you the real shocks. Und ich bin es wieder, der euch die wirklichen Schocks austeilen wird. You can sit like the way you really want, you can, you know. Ihr könnt sitzen, so wie ihr wollt, so. Keep your beautiful buttocks close to the chair. Ihr könnt euch ganz nah in den Sessel reindrücken. You have to fall down. Du musst es einfach anhören. You ready? Seid ihr bereit? You know it, but anyway. What does it have to do, this morning session about the cross and Father's love? Was hat es zu tun? Was hat es zu tun mit der Morning Session, die wir hatten über das Kreuz und die Liebe des Vaters mit der Gemeinde? Please remember what Reinhard said. He just said something about the false gospel. Erinnere dich, was Reinhard gesagt hat, und zwar über das falsche Evangelium. About the false gospel. Über das falsche Evangelium. If you believe in something, some truths. Wenn du in etwas glaubst, in eine Wahrheit. That pretends to be the good news. Das vorgibt, die gute Nachricht zu sein. Then you're going to have something called the church. Dann hast du etwas, so wie das die Gemeinde genannt wird. That will be only the false church. Die einfach die falsche Gemeinde ist. Why it is so important to go back and not only to go back, but to stay on the cross. Warum es so wichtig ist, dass wir zurückgehen und auch bleiben beim Kreuz. Let me begin with the quote, not from the Bible. Lass uns beginnen mit einer Notiz, aber nicht aus der Bibel. Tonight I'm going to quote again from Facebook. Am Abend werde ich später über Facebook auf Facebook zurückgehen. This is incredible. Incredible. It's going to be some more good news about pastors leaving their churches in America. Und auch über das, was Reinhard gesagt hat, über Pastoren, die die Gemeinde verlassen in Amerika. I had no idea, right? What you wanted to say. Ich hatte keine Ahnung von dem, was du sagen wirst heute. Well, we'll talk about it later. Wir werden später darüber sprechen. In connection. Aber in Verbindung. To the number of the beast, 666. Ich werde etwas sagen zu der Zahl des Biests, 666. But now let me start with the quote from someone called Jack Frost. I don't know who he is. Und jetzt gebe ich eine Nachricht, you know him? Eine Nachricht weiter von jemandem, der heißt Jack Frost. I have no idea. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. But brother in Christ, ein Bruder in Christus, had a word. This is going to be very important for you. Der hatte ein Wort, das ist sehr wichtig für euch. That's why I preached what I preached in the morning, and now we're going to explain it. What does it have to do with the church, the Christ wants to have? Also ich gehe zurück mit dem, was wir am Morgen gepredigt haben, was es zu tun hat mit Christus. So this is the quote from Jack Frost. Das ist jetzt die Nachricht von Jack Frost. I can repeat it. Ich kann es wiederholen. Many times it's important you hear the message. Und es ist wichtig, dass du die Botschaft hörst. So he says. Er sagt. Any Christian discipline that you practice. Jede christliche Disziplin, die du praktizierst. Or any theology oder jede that you Theologie, hold. Oder jede Theologie, die du haltest. Not rooted and grounded in the love of the Father. Die nicht gewurzelt ist und gegründet ist in die Liebe des Vaters. Will gradually. Die wird. And eventually. Wahrscheinlich. Cause you to gravitate toward a love of the law. Die wird dich zurückbringen zur Liebe des Gesetzes. Shall I repeat it? Yes, please. Let's do it again. Noch einmal. Any Christian discipline that you practice. Jede christliche Disziplin, die du praktizierst. Or any theology that you hold. Oder jede Theologie, die du haltest. Be careful, not rooted and grounded. Die nicht gewurzelt ist und gegründet ist. In the love of the Father. In der Liebe des Vaters. Will gradually and eventually. Die wird dich immer weiter und wahrscheinlich. Cause you to gravitate toward a love of the law. Die wird dich dazu bringen, dass du die Liebe zum Gesetz hast. Let me change the quote a little bit. Ich möchte das etwas verändern. Because it isn't, you know, it doesn't say actually nothing, anything about your personal spirituality. It is about the church. Es sagt nichts aus über deine persönliche Geistlichkeit, sondern es berichtet hier über die Gemeinde. So let me read it for the third time. Ich lese es das dritte Mal. Talking about our churches, about the church in general. Und jetzt rede ich über die Gemeinde im Generellen. Any Christian discipline. Jede christliche Disziplin. That your church practices. Die deine Gemeinde praktiziert. Or any theology. Oder jede Theologie. That your church holds. Die deine Gemeinde hält. Not rooted and grounded in the love of the Father. Die nicht gewurzelt ist und gegründet ist in die Liebe des Vaters. Will gradually and eventually. Die wird dich stückweise und wahrscheinlich. Cause your church to gravitate. Deine Gemeinde dazu bringen, dass sie. Toward the love of the law. Zur Liebe des Gesetzes zurückkommt. Now listen. Is there any enemy? Gibt es einen Feind? Who could actually do any harm to the body of Christ today? Gibt es einen Feind, der Gemeinde Jesu irgendwas anhaben kann? Who could it be? Wer könnte es sein? Who could it be? A Satan? Wer könnte es sein? Satan? His demons? Seine Dämonen? Someone after the morning sessions, when we started the break, asked me, so what happened to Jesus when he died? So jemand hat mich gefragt nach der Morgenveranstaltung, was ist Jesus geschehen, als er am Kreuz gestorben ist? His body, his flesh was dead, but what about him? Sein Körper, sein Fleisch war tot, aber was war mit ihm? In his spirit, in he Geist, went down. In seinem Geist ging er hinunter. Down to the lower parts of the earth, as the Bible says. Ging er, so wie die Bibel es sagt, in die tieferen Gründe der Erde. To the place we usually call the hell. Zu dem Ort, den wir gewöhnlicherweise nennen die Hölle. We call it. I'm not going to like now, to, you know, to explain what the hell is, but genau aus erklären, aber so steht's. And what happened? Was geschah? He said to Satan, "Well, hello." Er sagte zu Satan, "Hallo." Give it back to me. Gib sie mir zurück. What? Was? Everything. Alles. And everyone. Und you jeden, keep in here. Den du hier zurückhältst. Everyone. Jeden. People enslaved in here. The souls of people enslaved in here. Die Seelen, die hier in der Sklaverei sind, alle gibst du mir zurück. You thought you're going to win killing my body? Du hast gedacht, du wirst gewinnen, indem du meinen Körper tötest da oben? No. Nein, nein. You thought you are a deceiver? Du glaubst, du bist der, you are the? A deceiver. A deceiver. Ein Verführer. I actually deceived you. Ich bin derjenige, der dich verführt hat. I know it's kind of strange to call Jesus a deceiver. Es ist vielleicht seltsam, wenn ich Jesus einen Verführer nenne, aber he deceived Satan. Aber er hat Satan eigentlich verführt. Till the very end, Satan thought that killing Jesus would help him somehow. Denn Satan dachte, indem er Jesus umbringt, wird ihm das irgendetwas bringen. Would help his cause somehow. Das wird seinen Plan verwirklichen. But when he killed him, aber als er ihn tötete, he saw his pure spirit in hell, da sah er seinen, totally victorious. Seinen Geist in der Hölle total siegreich. And this is the beginning of the church. Und das ist der Anfang der Gemeinde. The real church. Der wahren Gemeinde. The only church. His victory beginning there. Sein Sieg, der dort begonnen hat. Through his death. Durch seinen Tod. And then his resurrection when he revealed himself alive to the world. Und dann seine Auferstehung, als er sich offenbart hat. Please, people understand. After my baptism. Nach meiner Taufe, my water baptism in the name of Jesus. Nach meiner Wassertaufe im Namen Jesu. I asked many people, how, where is the church? Da habe ich viele Menschen gefragt, was ist die Gemeinde? Where can I find it, even in the Bible? Wo kann ich es überhaupt finden in der Bibel? Because any time I read anything about the church in the Bible, denn jedes Mal, wenn ich was über die Gemeinde lese in der Bibel, I can't find it in the world. Dann finde ich es nicht in der Welt. People, constantly call this is the church, this is the church. Die Leute sagen immer, das ist die Gemeinde, this das ist type die Gemeinde, of church, diese and Art, type of church. Eine andere Art von Gemeinde. But then, being a former Jesuit, ex-Jesuit, aber als ich früher ein Jesuit war, really educated, gut erzogen, but also very suspicious, aber auch sehr, I was like, no, I'm not going to believe you. Show me where in the Bible you have what you do right here. Und ich habe die Leute gefragt, zeig mir in der Bibel, was tut ihr eigentlich hier? Wo steht das? Where is it? Wo ist es? So finally, someone said, "You see." Letzten Endes sagt jemand. Because we have a problem. Ja, wir haben ein Problem. We have to go back to the first church of the Acts of the Apostles. Wir müssen zurückgehen zur ersten Gemeinde, zur Apostelgeschichte. This is what we need. The Church of the Acts of the Apostles. Das ist es, was wir brauchen, die Gemeinde in der Apostelgeschichte. And the best thing would be to have the Church of Jerusalem. Und das Beste wäre, wenn wir die Gemeinde von Jerusalem nehmen. The very first church. Das ist die erste Gemeinde. I was so thrilled and fascinated, like, okay, so this is the answer. Ich habe gedacht, ich war so begeistert und fasziniert. Okay, das ist die Antwort. Maybe we don't have it in Europe, in Poland, but it vielleicht, is in the Bible. Let's do it. Vielleicht haben wir es nicht in Europa oder in Polen, aber es steht in der Bibel. Lass uns das einfach machen. So, after some struggles and fights, nach einigen Kämpfen, we started haben wir begonnen, the home churches movement. Mit dieser Hauskirchenbewegung. Let's have little churches like they had in Jerusalem. Lass uns kleine Gemeinden haben, so wie sie es in Jerusalem gehabt haben. After the first baptism in the Holy Spirit. Nach der ersten Taufe im Heiligen Geist. First wonderful day of Pentecost. Der erste wunderbare Tag von Pfingsten. Let's meet in our houses. Wir wollen uns in den Häusern treffen. But regularly, let's have some temple meetings. Aber regelmäßig lasst uns einige zentrale Meetings haben. You know what I'm talking about, the Jerusalem model. Ihr wisst, wovon ich spreche, von dem Jerusalem Modell. The second and the third and the fourth chapter of Acts of the Apostles. Das ist zweites, drittes und viertes Kapitel in der Apostelgeschichte. They used to meet with the apostles. Sie trafen sich mit den Aposteln. And had these huge meetings. Und hatten die großen Veranstaltungen. In Jerusalem, in the Jerusalem Temple. Auch dann in Jerusalem. But they also prayed and shared everything that they had in their houses. Aber sie haben auch gebetet und alles, was sie hatten, in ihren Häusern. You know what I'm talking about now? Wovon ich spreche. Do you know what I am talking about? Or shall we read something from the Bible? You know, etwas you do. Okay. Okay, ihr wisst das. So we started doing this. So haben wir damit begonnen. We worked on this movement to make it biblical. Wir arbeiten an dieser Sache und wir wollten es biblisch machen. Praying like crazy. Wir haben gebetet wie verrückt. Fasting. Wir haben gefastet. There are some people with me. Here, who worked with me. Das sind einige Leute hier, die mit mir zusammenarbeiten. Like Brother Timmick, for example. Wie unser Bruder. My wife. Meine Frau. And you know what happened? Und wisst ihr, was geschah? The same. Genau dasselbe. We had the same. Wir hatten dasselbe. We didn't have like, you know, nothing that would look like a traditional church. Wir hatten nicht etwas, was ausschaut wie eine traditionelle Gemeinde. What happened in the house churches? Aber was geschah in den Hauskirchen? They very soon turned to be the little traditional churches. Nach kurzer Zeit begannen sie wieder so wie kleine traditionelle Gemeinden zu werden. With the pastor-like mit dem leadership. Mit der Art, so wie der Pastor die Leiterschaft führt. What is a traditional church in was Poland? Was ist eine traditionelle Gemeinde in Polen? You have a pastor. Du hast einen Pastor. Working with like 30, 50, 100 people. Der hat vielleicht 30, 50 right. oder 100 Leute. Doing services every Sunday. Jeden Sonntag eine Messe. Maybe some meetings oder on Wednesdays. Einige Treffen am Mittwoch. Well, you know what I'm talking about, right? Du weißt, wovon ich spreche. And eventually we discovered what? That we have the same without church buildings und wir hatten in our houses. Wir hatten in den Häusern genau dasselbe, nur nicht in einem Kirchengebäude. Why? Warum? Because again, denn wieder, we created again some model. Wir haben wieder ein Modell erschaffen, not really based on the new covenant. Das nicht wirklich gegründet war auf neuen Bund. Sie. We had the question, but the answer was again, so what we are supposed to do. Wir hatten diese Frage for und the people. Die Antwort war auch wieder, was sollen wir tun für die Menschen? For the people who need to have a church. Für die Menschen, die eine Gemeinde brauchen. You don't need to have a church. Du brauchst keine Gemeinde. You don't need to have a church. Du brauchst keine Gemeinde. Why? Because you are. Denn warum? The church. Weil du bist die Gemeinde. We are the church. Wir sind die Gemeinde. A couple of weeks ago, vor einigen Wochen, like almost, I could almost hear it. Ich konnte es beinahe hören. I had many days of thinking about the church. Und ich habe wirklich viel nachgedacht über die Gemeinde. And I was asleep. Und ich but this thought like struck me. Ich habe geschlafen. So I was awakened. Diese Gedanken haben mich wachgerüttelt. In seconds. In Sekunden. And the voice was saying repeatedly until I got really awakened and I understood that this is Lord speaking to me. Und diese Stimme sagte immer wieder zu mir, nachdem ich wach geworden bin. The voice was saying, "You never go to church." Die Stimme sagte, du gehst niemals mehr in die Gemeinde. You don't go to church. Du gehst nicht mehr in die Gemeinde. You are in church. Du bist in der Gemeinde. You are the church. Du bist die Gemeinde. Therefore, you have the church. Daher hast du die Gemeinde. In you. In dir. Between you. Zwischen euch. So you see, anytime you try to create a program, a model, a pattern. Jedes Mal, wenn du ein Modell erschaffen wirst. For the organization. Für die Organisation. Called a church or the church itself. Wie genannt wird die Gemeinde. It's going to be a huge, miserable failure. Das wird wieder ein unwahrscheinliches Versagen sein. For some of you, maybe the first shock of this evening. Vielleicht für einige von euch der erste Schock heute Abend. We have no need to go back to the church of the Acts of the Apostles. Wir brauchen nicht mehr auch zurückgehen zu der Kirche der in der Apostelgeschichte. Actually, we shouldn't go there because it wasn't the best church ever. Und wir sollten vielleicht gar nicht dorthin zurückgehen, denn es war what? Gar nicht die beste Gemeinde. What? Was? What do you mean? It was the perfect church. Was meinst du? Es was ist it? Eine perfekte Gemeinde, oder? Was it? War es so? What did Jesus say to the church? Was hat Jesus gesagt zur Gemeinde? What he wanted from his people back then? Was wollte er von he seinen said, Leuten? Go out. Er sagte ihnen, geht hinaus. Leave this city, Jerusalem. Leave it. Verlasst die Stadt Jerusalem. Go out to Samaria. Geh hinaus nach Samarien. Till wherever my Holy Spirit will send you. Wo immer der Heilige Geist dich hinführt, geht raus. And they created so perfect church. Und sie erschufen so eine wunderbare Gemeinde. They didn't go anywhere. Und sie sind nirgendwo hingegangen. There are some theologians. Da gibt's einige Theologen, die sagen. There are some theologians. Yeah, I repeat it. Das sind einige Theologen, die sagen. Some theologians. It is not me. Einige Theologen, nicht ich. I'm not saying I agree with them. Ich sage nicht, dass ich mit ihnen übereinstimme. But think on your own. Denke an dich selbst. There are some theologians saying. Das sind Theologen, die sagen. That the first church was so disobedient to the Lord. Die erste Gemeinde war so ungehorsam dem Herrn gegenüber. That he had to allow the persecution in Jerusalem to send them out. Dass er die Verfolgung in Jerusalem erlauben musste, damit sie rausgehen. I didn't say it, right? Ich habe es nicht gesagt, okay? I didn't say it. Some theologians. Einige Theologen sagen das. I'm going to say something worse. Ich sage was noch viel Schlimmeres. Very soon. Bald. But you think about it. Aber denk darüber nach. Read the scripture again. Lies die Schrift, Acts of the Apostles. Die Apostelgeschichte wieder. When they really move out. Wann gehen sie wirklich raus? To preach the gospel um till the very end. Bis an die Enden der Welt. Of the earth. When? Das ist Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8, als die große Verfolgung kam. I'm not saying that Father had to allow the persecution. Ich sage nicht, der Vater musste diese Verfolgung zulassen, aber schau mal. Do you really want to go back to Jerusalem? Let me ask another question. Möchtest du wirklich nach Jerusalem zurückgehen oder ich will dir eine andere Frage stellen? Shall we open, actually we have to, I think open Acts of the Apostles eventually. Ich glaube, wir sollen wirklich die Apostelgeschichte aufschlagen. Second chapter. Zweites Kapitel. I am going to repeat something that Reinhard already said, but I think it needs to be emphasized. Ich werde etwas wiederholen, was der Reinhard schon gesagt hat, aber ich glaube, wir sollen es noch einmal sagen. So the definition of the Jerusalem church. Die Definition der Gemeinde in Jerusalem. One of the definitions of the first, some people call it the primitive church. Einige sagen, es ist die primitive Gemeinde. We find in the second chapter of Acts of the Apostles. Wir finden es im zweiten Kapitel in der Apostelgeschichte. And these are verses 41 and 42. Vers 41 42. You just read them in German. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Yes. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. So, they had these four things like pillars of this Jerusalem church. Sie hatten diese vier Dinge. Das waren die Säulen der Gemeinde in Jerusalem. The first one is the teaching of the apostles. Das erste ist die Lehre der Apostel. The second one is what? Das zweite ist was? What does it say in your translation? In der Gemeinschaft. Community. And community. Yeah. Community, right? This is the word Reinhard already explained to us today. Das ist das Wort, das Reinhard heute schon erklärt hat. This is the word koinonia. Das ist das Wort koinonia. What is koinonia? Wo ist die Gemeinschaft? The community. Das ist die Gemeinschaft. What is the community? Was ist die Gemeinschaft? Our today's definition is the community is the gathering. Unsere heutige Erklärung ist, diese Gemeinschaft ist, wenn wir alle zusammenkommen. When we gather together, wenn wir zusammenkommen, around something, über irgendetwas. I'm saying around something because we should gather only around our Lord Jesus Christ. Ich sagte, wenn wir uns zusammen, but we usually gather around something. Wir treffen uns einfach um etwas herum. Teaching of somebody. Über eine Lehre von jemandem. A prayer of some type. Ein Gebet vielleicht. A special kind of worship. Oder eine besondere Anbetung. Or just we gather because it is a time to gather. Oder wir versammeln uns, weil es Zeit ist, sich zu versammeln. But what is the definition of the word in the Bible? Aber was ist die Definition vom Wort in der Bibel? The community here means that they have everything common. Die Gemeinschaft hier bedeutet, sie hatten alles gemeinsam. Nobody had anything personal. Die Leute hatten nichts persönlich. Right? They didn't have to, but they wanted to sell everything they had. Sie wollten das nicht so, aber sie wollten alles hergeben, was sie hatten. Do you remember the story from the fifth chapter of Acts of the Apostles? Ihr kennt wahrscheinlich das fünfte fünfte Kapitel in der Apostelgeschichte. Of Ananias and Sapphira. Von Hananias und Sapphira. Do you remember? Erinnert ihr euch an das? The problem was that they lied to the Holy Spirit. Das they, Problem war, sie haben den Heiligen Geist gelogen. They didn't have to sell anything. Sie mussten gar nichts verkaufen. And after they did it, they didn't have to give all the money they earned to the church. Und als sie es dann getan haben, mussten sie auch nicht das ganze Geld der Gemeinde geben. But they wanted to look like anybody else Aber in the church. Aber sie wollten eigentlich gut ausschauen right? Vor der Gemeinde. They wanted to have some savings, but secretly. Sie wollten etwas haben an Ersparten, aber heimlich. But they wanted to look to anybody, to everybody in the church like them. Yeah. We are the same. Aber sie wollten aussehen vor der Gemeinde, als sie auch so großzügig sind, alles hergegeben haben. We sold everything. Wir haben alles verkauft. And Peter asks, why do you lie to the Holy Spirit? Und Petrus sagte, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Yeah, I'm not really interested in. Why do you saying? What are you trying to say? Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Don't you understand that when you speak publicly, wenn du öffentlich sprichst, especially in the middle of the church, auch mitten in der Gemeinde, see, there is a king here. Da ist ein König hier. Sorry, not a king. The king here. Nicht ein König, entschuldige, es right? ist der König. There's his spirit in us. Da ist ein Geist in uns. How can you see? This is the community gathered. This is what Reinhard preached das for the last hour and a half or das something das, like that. Das ist das, was Reinhard vor eineinhalb Stunden lang gepredigt hat. Das ist es. You see, this is the church. Das ist die Gemeinde. Gathered really around Jesus. Die sich versammelt hat rund um Jesus. Whenever we really gather around Jesus, wenn wir uns wirklich rund um Jesus versammeln, we are not able to do anything not according to His will. Dann werden wir nichts tun, was außerhalb seines Willens steht. Why? Warum? Well, read chapter 5. Lies das Kapitel 5. I'm not saying Jesus is going to kill you. Ich sage nicht, es wird dich umbringen. I'm not saying that the Holy Spirit is going to kill you. Ich sage auch nicht, dass der Heilige Geist dich umbringen wird. But they died at the scene immediately. Aber sie sind sofort gestorben. Didn't they? Oder nicht? A husband and then his wife lying as well. Zuerst der Ehemann und dann seine Frau, die auch gelogen hat. So who killed them? So wer hat sie umgebracht? Peter? Petrus? Maybe he was so strong to kill them. Vielleicht war er so stark und hat sie umgebracht. But he said from the very beginning, I have nothing to do. You don't have to tell me anything. Aber Petrus hat gesagt, you're lying to the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist belogen. See again? You don't have to agree with me. I'm not sure even whether Reinhard is going to agree ich with weiß me right nicht, now. Ob, du musst mit mir nicht übereinstimmen, auch Reinhard stimmt mit mir vielleicht jetzt nicht überein. But I am quite strongly convinced, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, they actually killed themselves. Sie haben sich selbst umgebracht. What? Warum? Was? How is it possible? Like, wie, what do you mean? Man, wie ist das möglich? See, they were baptized in the Holy Spirit. Sie waren getauft im Heiligen Geist. How long are we going to preach the baptism of the Holy Spirit or in the Holy Spirit as something that, like, in connection to the Holy Spirit gifts? Wie oft werden How long? Wie werden wir lang noch reden über diese Taufe im Heiligen Geist in Verbindung mit den Geistesgaben? The very definition coming from our Lord Jesus, read the Bible. The first chapter of Acts of the Apostles. Lies das erste Kapitel in der Apostelgeschichte. The definition says that whoever is baptized in the Holy Spirit. Die Definition sagt, wer immer getauft ist im Heiligen Geist. Is willing to become his witness. Ist bereit dafür, sein Zeuge zu sein. Saying always the truth. Und der sagt immer die Wahrheit. And ready to be killed for this Und truth. Und der ist auch bereit, getötet zu werden für diese Wahrheit. Let us open the. Okay. Because I see the confusion ich now. Ich sehe, ihr seid verwirrt. But I'm not sorry. Wir wollen das. Please open. Wir wollen das durchlesen. Look, this is the definition of the baptism of the Holy Spirit or in the Holy Spirit. Das ist jetzt die Definition chapter, von der Taufe im Heiligen Geist. Chapter of the Acts of the Apostles. Apostelgeschichte 1. Verse 8, and please read it in German. Vers 8, und wir lesen es auf Deutsch. sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. There you go. Und als sie dies gesagt haben, okay. There you go. This is what I said. There you go. Und da gehen wir jetzt hin. Where do you have the tongues problem here? Wo haben wir hier das Zungenproblem? Where do you have the gift of prophecy? Wo haben wir hier die Gabe der Prophetie? Of the word of knowledge. Oder das Wort der Erkenntnis? You know, the gifts of healing. Where do you have the Gabe der Heilung? Wo haben wir die hier? Does it says that in this moment when you receive by the baptism of the Holy Spirit, when you receive his power, und in diesem Moment, wo du seine Kraft bekommst, wenn du die Taufe im Heiligen Geist bekommst, from that very moment, von dem Moment an, you are a witness, bist du ein Zeuge, ready, bereit, to put your life for the truth that has the name, and the name is Jesus. Da bist du bereit, als Zeuge für Jesus zu sterben und für den Namen Jesus. Amen. Amen. Okay. Look at your enthusiasm now. Oh, schau, wie ihr begeistert seid. See. So they were baptized, Ananias and Sapphira, they were baptized in the Holy Spirit. Also Ananias und Sapphira, sie waren getauft im Heiligen Geist. They said by the act of receiving the power of the Holy Spirit. Und sie wurden errettet durch die Kraft des Heiligen Geistes. From now we will bring the testimony to the world. Und jetzt, von da an, werden wir das Zeugnis in die Welt bringen. From now we are going to be witnesses. Und von jetzt an werden wir Zeugen sein. You see, the Greek word for a witness, das griechische Wort für einen Zeugen, is actually means the same as a martyr. Das bedeutet dasselbe wie Märtyrer. Why? Because in ancient courts, ancient courts, like where you have, you know, the judge and also, the law. Früher im Gericht wurde dieses Wort verwendet. Yeah. You were supposed to say the truth as a witness. Genau, im Gericht, right? Bist du verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. If you lied, wenn du lügst, there was no prison waiting for you. Da hat kein Gefängnis gewartet auf dich. They were not supposed to take out your tongue from your mouth. Sie mussten auch nicht die Zunge aus deinem Mund rausschneiden. They just killed you. Sie haben dich einfach umgebracht. By your lies, you were trying to hurt someone. Wenn du gelogen hast, und du versucht hast, jemanden zu verletzen. To be judged falsely. Oder wenn du falsch gerichtet wirst. No, I was just like, you know, I didn't really care. Oh, ich habe mich nicht so richtig. I didn't mean anything wrong, anything bad. I was like, I just said something. Es war nicht richtig falsch, es war nicht richtig, aber ich habe irgendetwas gesagt. Yeah, but you said you saw it with your own eyes. Aber du hast es gesagt, wir sehen es mit den eigenen Augen. Yeah, I thought so. Ja, ich habe so gedacht. And because of you, someone is in the prison now. Und wegen dir ist jetzt jemand im Gefängnis. So, let this guy out of the prison free. And kill this false. Okay, das heißt, lass diesen Menschen, der falsch angeklagt wurde, raus aus dem Gefängnis und lass uns diesen falschen Zeugen umbringen. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sagen will? See, it is not the heart or the core of the new covenant. No. Das ist nicht jetzt But, das Zentrum vom neuen Bund. But if you want to be really baptized in the Holy Aber Spirit, wenn du wirklich im Heiligen Geist getauft to werden walk, willst, to walk in power, dass du wirklich in Kraft wandeln willst, this is the key to be baptized in the Holy Spirit. Das ist der Schlüssel, um im Heiligen Geist getauft zu werden. You have to be ready. Du musst bereit sein for Jesus, who is the only truth. You have to Jesus, be ready to die for Jesus, für Jesus, who is the only truth. Der die einzige Wahrheit ist. Und du musst auch bereit sein zu sterben für Jesus, der die einzige Wahrheit ist. You have the Holy Spirit from the very moment when you were born again, people. Du hast den Heiligen Geist bekommen von dem ersten Moment an, als du von Neuem geboren wurdest. How do we know this? Wie wissen wir das? Please, let's open together 1 Corinthians. Wir wollen 1. Korinther aufschlagen. Chapter 12. Kapitel 12. Chapter 12. Reinhard already quoted. Reinhard hat das schon betont. The always important verse from Romans 10:9, right? Er hat den Vers von Römer chapter 10, Kapitel verse 10, 9, Vers 9, right? Früher vorgelesen. We are supposed to confess Jesus as our Lord. Wir haben zu bezeugen Jesus Christus als unseren Herrn. Amen. Amen. Amen. But it's impossible. Aber es ist unmöglich. For someone who's not already born again. Für jemanden, der nicht bereits von neuem geboren ist. Look, chapter 12, Kapitel verse 12, 3. Vers 3. And again, read it in German. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. So you see, knowing the verse 9 from the 10th chapter also, of Romans, dass wir den Vers 9 vom 10. Kapitel vom Römer kennen, then you have to read verse 10 dann, to know the chronology, the proper chronology here. Dann können wir auch die Chronologie kennen von Kapitel 10, Vers 10. First you believe in your heart. Zuerst glaubst du in deinem Herzen. First you believe in your heart. Zuerst glaubst du im Herzen. You don't have to do anything. Du musst nichts tun. And you are not supposed to do anything. Und du musst auch nichts tun. Why? Warum? Because if you do something, wenn du etwas tust, you are saved by your deeds. Dann bist du wieder gerettet durch deine Taten. You listen to good news, to the gospel. Du hörst der guten Nachricht zu vom Evangelium. To the gentle but firm voice of the Holy Spirit. Zur sanften, aber bestimmten Stimme des Heiligen Geistes. Talking through someone. Der spricht durch jemanden. But you don't have to do anything outside. Aber du musst äußerlich nichts tun. Out of your body. Aus deinem Körper heraus. First, what's going on is you start believing in your heart. Das erste, was du tun musst, ist einfach in deinem Herzen and glauben. At this very moment, you are born again. Moment bist du von neuem geboren. Obviously, it starts the process. Und dann beginnt right? der Prozess. The next step. Der nächste Schritt. Is to say, well, Jesus and only Jesus is my Lord. Der nächste Schritt ist das, dass du sagst, Jesus ist mein Herr. How is it possible to say it? Aber wie ist es möglich, das zu sagen? Because you already have the Holy Spirit in you, otherwise you wouldn't be able to speak it out. Das ist deshalb, dass du sagen kannst, weil du hast bereits again, den look, Heiligen Geist, denn sonst könntest du es gar nicht sagen. Look, 1. Corinthians 1. Korinther 12, 12 Vers 3. This is what it says. It is impossible. Es ist unmöglich. To say really meaning it that Jesus is my Lord. Es ist unmöglich zu sagen Jesus ist mein Herr. To proclaim him as the Lord. Oder ihn als Herrn zu bezeugen. If you don't have the Holy Spirit. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast. But if you have him like aber this. Wenn du ihn hast so wie hier. You can read the rest of the 12th chapter. Dann kannst du den Rest vom 12. Kapitel lesen. You have other gifts already as well. Hast du auch andere Gaben. Many of I personally believe that we all can speak in tongues. Ich persönlich glaube, wir alle können in neuen Sprachen sprechen. Right after we born again. Nachdem wir von neuem geboren worden sind. I'm looking at Reinhard now. Ich schaue jetzt auf Reinhard. But you see, you don't need to have like any special anointing. Personal service thing. Und du brauchst auch nicht eine spezielle Salbung no oder eine, one has eine to, besondere Sache. No one has to put his, niemand lay muss his hands on you. Niemand muss seine Hand auf dich legen. No one. Niemand. I'll tell you the story about my how I started speaking. Und ich sage euch jetzt die Geschichte, wie ich begonnen habe, neue Sprachen zu sprechen. See, I was a Jesuit. Ich war ein Jesuit. Again, the first weeks of my being in the order. Die ersten Wochen, wo ich in meinem in meinem Orden war. And my duty was a librarian. Und meine Verpflichtung war es, in der Bibliothek zu sein. From the very beginning, I was supposed to take care of books and the library. Ganz am Anfang war ich verantwortlich für die Bücherei. In the beginning of 90s in Poland. In Anfang der 90er Jahre in Polen. We had many new, just newly opened publishing houses. Und wir hatten viele Publikationshäuser, die eröffnet wurden. And they published everything. Und sie haben alles publiziert. Like, you know, every old New Age top sellers. Alte und New Age top seller. And many Catholic publishing houses. Und auch viele katholische Publikationshäuser. Published Verlade. Everything that at least looked to be Christian. Und alles wurde aufgelegt, was christlich aussah. So we had the hope, like for example, biblical. But especially Pentecostal literature. Wir haben auch sehr viele biblische und pfingstliche Literatur. So from the very beginning of my being a Jesuit, also am Anfang von meinem Jesuitenleben, I read everything from David Wilkerson. Habe ich alles gelesen von David Wilkerson. Mr. Pentecost. Von and others. You know what I'm talking about. Even Benny Hinn. Sogar von Benny Hinn. Good morning, Holy Spirit. Right now was the book. Good morning, Heiliger Geist. I read it. Alles gelesen. But then. Aber dann. In my personal prayer, I said, Lord, in meinem persönlichen Gebet sagte ich, Herr, am I baptized in the Holy Spirit? Bin ich getauft im Heiligen Geist? And he said, read the Bible. Und so sagte, I read. Lies die Bibel. So habe ich sie gelesen. Well, I am born again, I think, so I und ich habe gesagt, jawohl, should be able to speak tongues. Ich bin von Neuem geboren, so sollte ich in neuen Sprachen sprechen. And you don't have to believe me, du but this is how it happened. Aber so ist es geschehen. I didn't want anyone else to hear me. Ich wollte, dass mich niemand hört. So I waited for the night time when everybody was asleep. So wartete ich auf die Nacht, wo alle geschlafen haben. Went to this room. Ich ging in diesen Raum. Dark and silent. Es war ruhig und leise. And I said, okay, Holy Spirit, so speak. Und ich sagte, Heiliger Geist, bitte sprich. And nothing. Nichts kam. I said, come on, if I have it, so give it to me. Und ich habe gesagt, wenn ich die Zungensprache habe, dann gib sie mir bitte. Your story exactly, maybe not with the tongues, but so, with everything else. So ist vielleicht deine Geschichte, nicht vielleicht im Zungenreden, aber mit anderen Dingen. He said, I gave it to you. Und er sagte, ich habe sie dir gegeben. Then I said, well, so why I cannot hear anything? Und dann sagte ich, ja, warum kann ich es nicht hören? And he said, because you have to say something. Und er sagte, ja, weil du etwas sagen sollst. So I was like, okay. Und er sagte, okay. Probably the tongues are like different angelic languages. Vielleicht sind das irgendeine anderen again, englischen Sprachen, aber I have no impression that I know them. Ich weiß nicht, ob ich so sie kenne. So I started saying Ave Maria, Grazia plena. So, in Latin. Zu sagen, Ave seriously. Maria, Grazia plena. Yeah. Years later, I was like, come on, maybe I have false tongues. Vielleicht hatte ich falsche Zungen. They started during the Hail Mary, in Latin. Aber ich habe angefangen, Maria anzubeten auf Latein. And one wise man said, ein weiser Mann sagte, come on. When exactly did you start speaking tongues? Wann hast du wirklich begonnen, in Zungen zu sprechen? And it was exactly like that. Und das war genauso. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Hasca ia la vara maschibia la var. Ayace gibia la passo. So he said, well, you still were just quoting the Holy Bible. Oh, du hast gerade die Schrift zitiert. Because the first part of Hail Mary is what, you know, the angel said to her. So das you were quoting the Holy Scripture. It's okay. Das ist genau das, was eigentlich im Evangelium steht, was über Maria gesagt now, wurde. Now, some of you now are shocked, even though it was actually quite funny what I und described. Und einige von euch sind jetzt vielleicht schockiert, weil why? Es war lustig, was ich gerade gesagt habe. Why some of you are still afraid to say a word in tongues? Why? Warum haben einige von euch Angst, irgendetwas in Zungen zu sprechen? Why so many of you doubt about the holy work, the Holy Spirit work in you? Warum zweifeln so viele über die Art und Weise, wie der Heilige Geist in dir wirkt? Okay, let's go back to the church thing. Okay, lass uns zurückgehen zur Gemeindesache. So do you really want to have the church like they had in Jerusalem? Willst du wirklich die Gemeinde so haben, wie sie in Jerusalem war? In the very beginning. Am Anfang. Do you want to sell everything you möchtest have? Möchtest du wirklich alles verkaufen, was du hast? Some of you now are going to be shocked again. Einige werden von euch jetzt wieder schockiert sein. But you see, even here there are some people. Ich sage sogar hier, da sind einige Leute. Who find this idea attractive? Die finden diese Idee attraktiv. Eh? And you know who you are. Und du weißt, wer du bist. You would love to have such a church. Du würdest es lieben, so eine Gemeinde zu haben. To be finally secure, right? Um eigentlich letzten Endes sicher zu sein. The church that would take care of your life like totally. Die Gemeinde, die auf dein Leben Acht gibt, komplett. We're going to say some things about pastors later. Wir werden später etwas über Pastoren sagen. But they are not the problem in the church. Aber die sind nicht das Problem in der Gemeinde. First of all, the one of the worst problems in the church. Eines der größten Probleme in der Gemeinde ist folgendes. Are people. Das sind Menschen. Who. They don't want to be really free. Das sind Menschen, die nicht wirklich frei sein wollen im Geist. Because to be free, to have the God's freedom. You should be free. Oder? What do you say? To be free. Du sollst frei sein. To have His freedom, seine Freiheit zu haben, means to take full responsibility for your new life. Das heißt, du sollst, as the new creation. Das heißt, du sollst volle Verantwortung nehmen über dein Leben in, als neue Schöpfung. Many people go to the church. Viele Menschen gehen in die Gemeinde. Not to take this responsibility. Nicht, weil sie diese Verantwortung nicht übernehmen. Be wollen. Honest, please. Sei ehrlich, bitte. You want me to be honest? Be honest with me. Und jetzt, ihr wollt, dass ich ehrlich bin, und jetzt seid ihr auch ehrlich zu mir. Why do you go to your church, really? Warum gehst du wirklich in die Gemeinde? Why do you listen to some stupid things? Warum that hörst du einigen your leaders said in the past? Warum hörtest du einigen verrückten Dingen zu, die deine Leiter in der Vergangenheit gesagt haben? And you didn't do anything. Und du hast nichts getan. Why did you listen to them and then obey them? Warum hast du ihnen zugehört und ihnen gehorcht? Warum? Because what would you do otherwise? Was würdest du sonst tun? You'd have to stand up and say, no, I don't agree. Du müsstest nämlich aufstehen und sagen, nein, ich stimme damit nicht überein. Do I have the freedom? Habe ich die Freiheit? Is it really the body of Christ? Ist es wirklich der Leib Christi? Do you remember the story about Matthäus? Kennst du die Geschichte von Matthäus? Reinhard's son? Reinhard he didn't Sohn. Agree. Er hat mit ihm nicht übereingestimmt. And he is great man of God. Und er ist ein großer Mann Gottes. That we admire. Den wir schätzen. Don't we? Oder nicht? He allowed this little man. Er hat diesen kleinen Mann. He allowed him to say something erlaubt, totally different than he wanted to say. Dass er etwas komplett anderes gesagt hat, als er gesagt hat. Look at this freedom. Schau diese Freiheit an. This is the example of the real church and how body of Christ really acts. Das ist das Beispiel der wahren Gemeinde und wie der Leib Christi wirklich funktioniert. Whatever your church is, was immer deine Gemeinde ist, is your church like this? Ist deine Gemeinde so wie diese? No. Nein. Then leave it right now because this is not the church. Denn dann verlasse sie eigentlich, weil es ist nicht deine Gemeinde. Would you do it? Würdest du das machen? To follow Christ? Um Jesus nachzufolgen? Look. Schau mal. What do you feel now in your heart? Was fühlst du jetzt in deinem Herzen? What do you think was now? Was denkst du jetzt? Don't do it because I said it. Just leave your church. Get out. Tu nichts, was ich gesagt habe. So auf die Art, verlass deine Gemeinde, geh raus. Do you remember what I said last night? Hast du gehört, was ich letzte Nacht gesagt habe? I'm not going to say it. Ich sage nicht. Ever. Never. Niemals. But if I say follow Christ, aber wenn ich sage folge Jesus Christus, do you want to follow Christ? This is my question. Meine please Frage me an dich ist answer nur, me. Willst du Jesus Christus nachfolgen? No, do you like all of you, but you personally, brother, ich rede you jetzt sister, nicht zu euch allen, sondern du persönlich, Bruder, Schwester. Do you have and please be honest again because you might die here. Und jetzt bitte, just sei, kidding. Sei ehrlich just zu dir, kidding. Sonst fällst du vielleicht auch just so um. Kidding, but es ist nur ein Spaß. Be honest, aber remembering mit dir, that we are in the presence of the Holy Spirit. Wir sind in der Gegenwart des Heiligen Geistes so hier. If you don't want to answer, don't answer. Und wenn du jetzt nicht antworten willst, dann antworte nicht. But if you want, just give me your answer. Aber wenn du willst, gib do mir eine Antwort. You personally willst want du persönlich to follow Jesus? Persönlich Jesus nachfolgen? Can I have a hand kann like die Hände look sehen? At this? Schau. Look at this. Schau das an. Oh, okay. Halle. Okay. So another question. Eine andere Frage. If you're serious, wenn du ehrlich bist und you ehrlich, don't have to answer now really. Du musst jetzt nicht antworten. Please answer me. Aber beantworte Folgendes. Are you ready? Bist du bereit to follow him? ihm like, zu folgen. Right now, jetzt, if it is clear for you, wenn es klar ist für dich, where he is and where to go. Wenn es klar für dich ist, wo er ist und wohin du gehen sollst. Do you understand me? Verstehst du das? Like, because you might like be in, like, I don't know, but where is he? Du verstehst vielleicht nicht. Where is he? Wo ist er? But imagine, aber stell dir vor, now you see his back. Nehmen wir an, du siehst jetzt seinen Rücken. You see him going somewhere. Und du siehst, wenn er irgendwo hingeht. And he's calling you. Und er ruft dich. Look at this. He's calling you, saying your name. Und say your name. Und er sagt jetzt deinen Namen. Say loud. Sag say deinen, your name. Sag laut deinen Namen. He's calling you. Er ruft saying, dich. Come on, go with me. Und after er sagt me. Jetzt, komm, folge mir. After folge me. Mir. Komm, folge mir. And you see, that he's going out of your church. Und wenn du jetzt siehst, er geht raus aus deiner Kirche. Now again, I repeat my noch question. Einmal, are you ready to go after him? Beantworte noch einmal die Frage. Bist du bereit jetzt? Are you ready to go after him now? Bist How du many bereit, hands? Jetzt ihm nachzugehen? Please, come, please, be responsible. Du bist verantwortlich. Be because you might see him going out of your church right now. Denn vielleicht siehst du ihn jetzt wirklich rausgehen. If you're not ready, don't nicht, raise your hand. Wenn du nicht bereit bist, hebe nicht deine Hand. But are you ready? Aber bist du bereit? Who is ready here? Wer ist bereit hier? Who is ready here? I don't have to leave. Yeah. Okay. See, some people say, when I do stuff like that, they say, but come on, if this is the church, Christ has to be inside. So, und einige sagen dann zu mir, ja, stell dir vor, wenn jetzt Jesus Christus da ist, well, he has to be inside, because this genau. is his church. Einige glauben und sagen, ja, Jesus muss doch hier sein, denn das ist ja seine Gemeinde. Right? Ja. He has the building, es the cross, Gebäude, es hat das Kreuz the oben, cross on the tower, das Kreuz oben am Turm. You get inside. Du gehst hinein. There's the proper time. Da ist die spezielle Zeit, wo du the reingehst. Service is just about to begin. Das, der Gottesdienst beginnt right? gerade. So he has to be there. Das heißt, er muss doch jetzt dort sein. He has to be here, right? Er muss doch jetzt da sein. You have a person like me standing here saying, Jesus! Du hast eine Person, die Jesus, auf der Kanzel steht und sagt, Jesus ist hier. Can you feel him? Kannst du ihn fühlen? Let's touch him. Lass ihn berühren. But then he is touching you. Aber dann berührt er dich. Even in the Bible we have the examples sogar of the Bibel, churches. Sogar in der Bibel haben wir diese Beispiele von Gemeinden. And please stay with me. Und bleibt jetzt noch bei mir. It's not that someone called them churches. Jesus is saying, this is my church. Und es ist nicht jemand, der sagt Gemeinde, sondern Jesus sagt, das ist meine Gemeinde. Please let us open together. Lass uns jetzt the book of Revelation, die Offenbarung aufschlagen. Chapter 3. Kapitel 3. Again, I want to be on time this time. So we are just about to finish. Wir werden gleich aufhören. But we will continue, okay? Aber wir werden da noch weitergehen. We will continue. But we have to look. There's this famous verse from the Bible. Da ist dieser bekannte Vers aus der Bibel. Usually used by our evangelists. Die werden normalerweise verwenden von den Evangelisten. In the streets. Auf der Straße. When we have the revival meetings. Wenn wir diese Erweckungsmeetings haben. The outreaches wenn, of different wenn times. Wenn wir rausgehen in verschiedenen right? when Zeiten. We preach the gospel. Wenn wir das Evangelium predigen. And we preach. Und wir predigen. To sinners. Zu Sündern. To the so-called lost people. Zu den sogenannten verlorenen Menschen. What? Was? The book of Revelation. Buch der Offenbarung. Chapter 3. Kapitel 3. Verse 20. Vers 20. Could you please read it out in German? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Why do we do this? Warum tun wir das? What's going on here? Was passiert hier? Look at the context of these words. Schau den Kontext an in diesem Vers. These are the words. Das sind die Worte. Jesus is saying or writing down to his church. Die Jesus an seine Gemeinde schreibt. What church? An welche Gemeinde? This is the end of his letter that begins in the verse 14. Das ist das Ende des Briefes, das im Vers 14 beginnt. Read it out, please. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Laodicea. Laodicea. My German is better and better. Mein Deutsch ist Laodicea. Laodicea. This is the church. Das ist die Gemeinde. These are Christ's words to his beloved church. Das ist das Wort von Christus an seine geliebte Gemeinde. Who says, my church, my people. Das sagt meine Gemeinde, meine Menschen. My beloved ones. Meine Geliebten. Why do you keep me out of your door, out of your gatherings? Warum lässt ihr mich draußen vor der Tür? Warum lässt ihr mich draußen außerhalb von euren Versammlungen? I am at your door knocking. Ich bin an deiner Tür und klopfe. At the door of what? Bei welcher Tür? Of the church of the whole city of Laodicea. In der Gemeinde von der ganzen Stadt Laodicea. They had many home churches. Sie hatten viele Hausgemeinden. Huge house churches. Sie hatten große Hauskirchen. Traditional churches. Sie hatten traditionelle Kirchen. I believe Pentecostal and Baptist and Methodist churches. Baptisten, Pfingstler und auch Methodistengemeinden. They probably had some Episcopalians. Vielleicht auch Episkopale. Everyone. Alle. To all of them, Jesus is saying, "You keep me out und of zu the, allen hat Jesus gesagt, of the city. Ihr haltet mich außerhalb der Stadt." Brothers and sisters, I am convinced, and it is really, this is my one of my pains. Und das, ich, Brüder und Schwestern, ich sage, das ist einer meiner Schmerzen, die ich habe. Because I love Christ's wife. Denn ich liebe Christus. You don't have to believe me, but I love her. You love her. Christ's wife. Also ich liebe Christus, seine Braut. The church. Die Gemeinde. His body. Seinen Leib. I love her. Ich liebe diese Gemeinde. So it has for anyone of us who loves the body of Christ, it has to be the deepest pain. Und für jeden von uns, der die Gemeinde liebt, das hat für uns zu bedeuten der tiefste Schmerz. When you finally realize, wenn du drauf kommst, that today, dass heute Christ is not only out of some churches in this city. Dass Jesus nicht nur außerhalb von vielen Gemeinden ist in dieser Christ Stadt. Himself, our Lord. Christus selbst, unser Herr. Is thrown out of the whole denominations. Christus selber wird hinausgeworfen aus ganzen Denominationen. And because of this, is thrown out of so many cities in the world. Und deshalb ist er auch hinausgeworfen von so vielen Städten in der Welt. Also is thrown out by Christians and Christians only, because only we can do this. Und er ist auch deshalb von Christen rausgeworfen, denn nur Christen können das tun. Is thrown out of the whole country. Und er ist hinausgeworfen aus ganzen Ländern. So when we ask ourselves, when we ask selbst fragen, the Holy Spirit, when we ask den Heiligen Geist fragen, the Scripture, die Schrift fragen, what church do we need to have? Welche Gemeinde sollen wir haben? Welche brauchen wir? Does he want to have? Die er haben will. First, we have to deal with the so-called churches. Zuerst müssen wir umgehen mit den sogenannten Gemeinden, die wir jetzt haben. We have to know what wissen, church is not. Welche Gemeinde ist es nicht? What church never was. Welche Gemeinde war es nie? And never will be. Und nie sein wird. That's why we have to go back to the love of God. Deswegen müssen wir zurückkehren zur Liebe Gottes. Expressed through the crucified body of our Messiah. Und die geoffenbart wird durch Why? Den gekreuzigten Körper von uns, von Jesus Christus. Do I have two more minutes? Habe ich noch zwei Please. Minuten? Thank you. Eine. So, this is the end. We're going to continue this. Wir werden da weitermachen, aber listen, hör zu. One of the things that I heard from the Holy Spirit. Eine der Dinge, die ich gehört habe vom Heiligen Geist. About some of us here. Über einige von uns hier. Is that we still have many Christians here. Wir haben auch hier tonight, heute Abend einige Christen. Afraid. Die haben Angst. Of black magic. Die haben Angst vor Wahrsagerei. Of curses coming from. Von Flüchen, die kommen von irgendwoher. Witches. Von Hexen. From gypsies. Von Hexen oder von Zigeunern. I love them. Ich liebe sie. I have nothing against them, and I don't believe in their magic. Und ich glaube ja nicht an ihre Magie. But the strange thing is that some of you are afraid of their magic. Aber einige von euch haben Angst über ihre Magie. There are some Christians afraid of Satanists and the witchcraft in general. Die haben Angst vor Satanisten und überhaupt über die Hexerei generell. There is nothing that could hurt us or do us any harm. Da ist nichts, was uns etwas anhaben könnte. From any black magic, weder von schwarzer Zauberei, Satan worshippers, von Satanisten, witches, Hexen, and even Polish witches. Und auch von polnischen, what is it? No, it's egal. Just inside joke. Okay. For some gamers here. Polnischen Predigern. See. Everywhere they have witches. Überall haben sie Hexen. And usually, I mean, these are women. Und das sind meistens Frauen. In Poland we have he witches. Okay, und in Polen haben wir Hexer, Männer. But anyway, listen to me. There is only one type of witchcraft. Das ist nur eine Art von Zauberei. That is really able to kill your Christian life. Die dein christliche Leben töten kann. To kill your church. Die deine Gemeinde töten kann. To kill the church of your nation, die like, Gemeinde deiner Nation töten kann, right? And there's only one thing that can protect you from this witchcraft. Und da ist nur eine Sache, die dich schützen kann von dieser Zauberei. What is it? Was ist es? Do you remember the quote from Jack Frost? I started this session. Erinnerst du dich an die an das, was wir am Anfang gelesen haben von Jack Frost? This witchcraft. It's called the love of the law. Diese Zauberei ist genannt die das Gesetz, die Liebe zum Gesetz oder die Liebe des Gesetzes. The only witches you know, die einzige Hexerei, and you know well, die du kennst und die du gut kennst, that are able to really curse your life, die wirklich in der Lage ist, dein Leben zu verfluchen. You're going to be saved. You're going to heaven. Du wirst zwar rettet und kommst in den Himmel, but your personal life here, aber dein persönliches Leben hier, is going to be terrible. Das wird schrecklich sein. Not going to be happy ever. Das wird nicht glücklich sein. The life of your church is going to be miserable. Das Leben in der Gemeinde wird miserabel sein. And it is. And it is. Und es ist so. Because it is cursed. Denn es ist verflucht. By the witches that have the power over the Christ church. Die Hexerei, die über der christlichen Gemeinde ist. This witchcraft. Und diese Zauberei. Is legalism. Ist Legalismus, Gesetzlichkeit. Do you have this word in German? Ja. Yeah? Gesetzlichkeit. And the witches. Und die Zauberer. Are the strong. Sind die starken. Authorities. Autoritäten. Speaking in the name of Jesus. Die sprechen in dem Namen Jesus. Putting the false idol of the law. Und die geben dieses falsche Idol von dem Gesetz. Between you and your father. Zwischen dich und deinem Vater. Between you and your father. Zwischen dich und deinem Vater. That's why. Deshalb. The only remedy. Die einzige. Is his cross. Die einzige Lösung ist sein Kreuz. Do you understand? Versteht ihr das? If after what Reinhard just said. Wenn das, was Reinhard gerade Jesus, gesagt ist. Jesus is supposed and he has to be in the center of his church. Jesus muss und soll im Zentrum der Gemeinde sein. We have to learn. Da müssen wir lernen. What does it mean? Was bedeutet es? First of all, dass an erster Stelle in the center of our Zentrum gatherings, von unseren Treffen, communities, von unseren Gemeinschaften, churches, von den Kirchen, we have to have him as the Lord crucified. Wir first of müssen all, ihn sehen als den Herrn, der gekreuzigt ist. Then resurrected. Und dann auferstanden. The quote from the Bible. Galatians chapter 3, wir lesen verse jetzt 1. In der Bibel Galater 3, Kapitel 1. Please read it yes. In German. Wir lesen es. Two sentences then from zwei me and Sätze und dann haben wir's. So, you have to stop me. Galater 3, Vers 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als uns unter euch als gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? This is the place das where the real church starts, begins. Wo die richtige Gemeinde beginnt. Not the first chapters of the Acts of the Nicht Apostles. Die ersten Kapitel in der Apostelgeschichte. If you don't know your father, our wenn father, through his church, wenn du nicht den Vater kennst, unseren Vater, durch das Kreuz, you're going to be under the curse of the heaviest witchcraft ever. Dann wirst du unter dem Fluch der mächtigsten Zauberei sein. Legalism. Nämlich Gesetzlichkeit. To be continued.